Irgendwann am vorletzten oder auch vorvorletzten Tag kurz vorm Nordkap. Temperaturen um den Gefrierpunkt, eiskalter Wind. Was für ein Sauwetter. Da konnte auch Achim Heukemis fast nicht mehr. Bei Kilometer 50 war ich einmal so fertig, dass ich kaum noch gehen konnte, meine Hände nicht mehr bewegen konnte und wie gesagt ins Wohnmobil musste, um mich einfach mal 5 Minuten aufzuwärmen. Von bunten Lavendelfeldern in Italien bis in die eisigen, felsigen Weiten im Norden, Nordkap. 64 Tage, Etappen um die 70 Kilometer, manchmal sind es auch 80, 90, bis die 4500 geschafft sind. Übernachtungen in Turnhallen, Kindergärten oder Schwimmbädern. Nur die Profis wie Achim Heukemis haben mitunter ein Wohnmobil als Begleitfahrzeug dabei. Kostet immerhin 6.000 Euro, um diesen Lauf nur zu machen. Achim Michael Hasenberg stellt in I Want to Run ganz unterschiedliche Protagonisten in den Mittelpunkt seiner Dokumentation. Da ist Profiläufer Heukemis, ein sympathischer Ex-Kaufmann, Ex-Trucker, Ex-Motorradfahrer und mit seinen 60 Jahren einer der ältesten Extremläufer. Da ist die Hausfrau aus Tokio oder der Augenoptikermeister aus Nürnberg, der 2003 den ersten Europalauf gewann. Die Ärztin, die mit dem mobilen Kernspintomographen die medizinische Betreuung vornimmt, ist voll staunender Bewunderung für die Läufer. Aber ich weiß auch genau, manche Leute haben sich noch nie an irgendeine Grenze von sich aus gewagt. Ja? Die haben gar keine Grenzen. Und das finde ich ganz super faszinierend. Deutlich wird aber mit jedem neuen 70-Kilometer-Abschnitt, und das ist für uns in der Mehrzahl eben Nichtläufer sehr verblüffend, deutlich wird, dass in erster Linie nicht der Körper, sondern die Psyche der größte Gegner ist. Unberechenbar, launisch, erbarmungslos. Elke Streicher, eine der schnellsten Frauen des Laufes. Man muss sich das richtig verinnerlichen. Okay, ich laufe jetzt von Bari bis hoch ans Nordkap und ich höre einfach nicht auf, egal was da ist. Man muss das richtig in den Kopf reinkriegen. Was der Läufer Joachim Hauser auf berührende wie faszinierende Weise in dieser Dokumentation vorführt. Der Familienvater leidet seit 15 Jahren an Multipler Sklerose. Hauser bewältigt den Transeuropalauf teilweise hinkend mit einer enormen Willenskraft. Doch für das, was in den Läufern tatsächlich stattfindet bei diesem Extremlauf, findet Achim Michael Hasenberg in I Want to Run, das härteste Rennen der Welt, keine Bilder. Denn einem Läufer beim Laufen an der Straße zuzusehen, egal wie schön die Landschaft auch sein mag, ist auf Dauer so spannend wie einen Mönch beim Meditieren zu beobachten. Hier stößt eine Dokumentation wie I Want to Run auch dramaturgisch an ihre Grenzen, denn auch Worte können den extremen Erfahrungs- und Bewusstseinsprozess, in den sich die Läufer auf ihrem 64-tägigen Lauf durch Europa begeben, nicht wirklich erfassen. Achim Heukemis, der in I Want to Run am ausführlichsten zu Wort kommt, meint: Das ist die Herausforderung, immer ein Stückchen weiterzugehen und immer wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Dass ich mit allem, was sich in der Zeit auf den Weg stellt, mit allen Problemen alleine fertig werde. Wenn die Läufer am Nordkap angekommen sind, wenn wir zusammen mit Filmemacher Achim Michael Hasenberg versuchen, in den Gesichtern dieser Extremsportler eine Antwort zu lesen auf die Frage, warum macht man das, dann können wir vielleicht dies erahnen. Auf den 4500 Kilometern sind diese Männer und Frauen mit ihrem Körper, wie wir ja gesehen haben, in dieser Realität gelaufen, Schritt für Schritt. Doch mit dem anderen sind sie immer wieder in etwas hinein, in etwas eingetreten, für das wir mit unserer Sprache aber genauso wenig mit einer dokumentarischen Kamera einen Ausdruck finden können. Läufer Achim Heukemis spricht von einer Tür, die er manchmal aufstoßen kann. Mehr kann man wohl nicht sagen, sondern nur erfahren. Mit solch einer faszinierenden Leerstelle muss uns I Want to Run am Ende allein lassen.